Adventszeit. Im Haus von Familie Meier in Handstedt, da gibt es auch so eine Lichterkette, die hängt an der Wand. Aber manchmal wird es vergessen, sie einzuschalten. Irgendwann im Laufe eines Tages fällt das jemand dann auf und dann sucht er mal, wo ist denn der Schalter, das Licht wieder angemacht. Das ist unser Adventskalender. Diese Lichterkette. Verschiedene kleine Tüten hängen da dran. Und wie das so dazu gehört, Nummern. In diesem Fall aber auch noch kombiniert mit Namen. Weil es gibt einen Adventskalender für die Personen, die in dem Haus zusammenleben im Moment. Das sind 8 Personen. Also jeder kommt im Laufe der Zeit dreimal dran. 3 mal 8 sind ja 24. Und da die kleinste Bewohnerin unseres Hauses noch nicht selber aktiv werden kann an der Stelle, haben wir das noch irgendwie ein bisschen anders geregelt. Dieser Adventskalender, das ist sehr interessant, der leert sich und der füllt sich. Der leert sich, weil jeden Tag irgendein Päckchen abgenommen wird. Und er füllt sich, weil am 1. Dezember noch nicht alle ihre Päckchen aufgehängt hatten, für die sie zuständig waren. Das ist immer sehr interessant. Also Licht, nicht immer an, manchmal auch aus. Kleine Päckchen mit Überraschungen. Das Adventszeit bei Meyers. Ich habe, als ich vor einem Monat hier gepredigt habe oder als ich im letzten Monat hier gepredigt habe, ein bisschen erzählt etwas über unsere besondere Familiensituation im Moment. Wir merken, Adventszeit, die kommt im Moment schwer in Gange bei uns. Ich weiß nicht, ob wir das verstehen können, wenn ich das so sage. Nachdem am Donnerstag die Handwerker, also der Maler, wieder raus war aus dem Haus, mussten wir vieles wieder anders ordnen bei uns. Weil damit er arbeiten konnte, mussten wir alles irgendwo in ein Zimmer reinpacken. Und so sieht es ein bisschen so aus, wie meine älteste Tochter das geschrieben hat, die nicht bei uns lebt, sondern in Süddeutschland lebt. Die sagte, als sie die Fotos sah, ich musste erstmal überlegen, was ihr da eigentlich fotografiert habt. Wo das eigentlich genau ist im Haus. Adventszeit 2020 bei Familie Meier. Ich weiß nicht, wie eure Adventszeit 2020 aussieht. Ich weiß nicht, ob es euch so geht, wie der Frau, die mir vor kurzem erzählt hat, dass sie jetzt alle Pakete gepackt hat und sie rechtzeitig zur Post bringen kann und auch alle Kekse schon gebacken sind. Und ich dachte mal, wie macht ihr das bloß? Ich stehe ein bisschen fassungslos immer davor. Warum erzähle ich das? Weil der Prozess, sich mit einem Predigtthema auseinanderzusetzen und zu überlegen, was könnte denn dran sein, hier in diesem Gottesdienst heute Morgen, immer auch ein Prozess ist, der etwas mit dem eigenen Erleben zu tun hat. Eigentlich geht das schlecht, zu predigen, ohne dass man selbst da drinnen vorkommt. Funktioniert nicht. Und das habe ich in diesen Tagen auch sehr intensiv erlebt. So ist mein Thema heute sehr einfach strukturiert. 3 Worte. Dunkelheit, Licht, Hoffnung. Dunkelheit, Licht, Hoffnung. Ich lese euch einmal den Bibeltext dazu. Und ich tue das nach der Bibelausgabe, die ich im Moment gerne benutze, die Bibelausgabe Hoffnung für alle. Jesaja 60, Vers 2: Noch bedecken dunkle Wolken die Erde. Alle Völker leben in finsterer Nacht. Doch über dir leuchtet das Licht des Herrn auf und seine Herrlichkeit überstrahlt dich. Noch bedecken dunkle Wolken die Erde. Alle Völker leben in finsterer Nacht. Doch über dir leuchtet das Licht des Herrn auf und seine Herrlichkeit überstrahlt dich. Manche kennen diesen Text besser nach der Luther-Übersetzung. Dunkel bedeckt das Erdreich und Finsternis die Völker. Doch über dir geht auf der Herr. Die Herrlichkeit des Herrn erscheint über dir. Ihr Lieben, lasst uns ein bisschen bleiben bei diesem Stichwort Dunkelheit. Unsere familiäre Situation ist im Moment dazu angetan, dass nicht mehr die Straßenlaterne in unser Schlafzimmer leuchtet, sondern eine kleine Lampe in der Nähe unseres Lichtschalters den Raum die ganze Nacht über ein bisschen beleuchtet. Solche kleinen Lampen, wir mussten erst mal gucken, ob wir noch so eine haben, solche kleinen Lampen wurden früher bei uns manchmal benutzt im Kinderzimmer. War eine Hilfe, dass die Kinder, wenn die aufwachten, nachts mal ein bisschen wussten, wo sie sind. Und wir teilen im Moment unser Schlafzimmer, naja, das ist eigentlich das Wohnzimmer, aber wir teilen im Moment unser Schlafzimmer mit dem jüngsten Mitglied unserer Familie, unserem Enkelkind. Und wenn da nachts überhaupt kein Licht ist, dann findet man nicht mal den Schnuller wieder, um den wieder reinzustecken, wenn das Kind anfängt zu quäkeln. Und deshalb ist das ganz hilfreich. Dunkelheit. Dunkelheit verunsichert. Und wenn ich mich umgucke und jetzt gar nicht mal nur in so einem familiären Umfeld bin, dann merke ich, wir leben in einer Zeit, in der Menschen verunsichert sind. Ich begegne manchen Menschen, die sagen, was ist das für eine Zeit? Was ist das für eine Zeit? Ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Bürgerstiftung in Hannstedt. Naja, ich gehöre zum Vorstand dieser Bürgerstiftung, aber ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter. In diesem Zusammenhang stehe ich im Moment jeden Freitag auf dem Wochenmarkt. Wir haben dort einige Weihnachtsbuden aufgebaut. Weihnachtsmarkt ist nicht zugelassen, aber es gibt parallel zum Wochenmarkt die Möglichkeit, dass Leute so ein bisschen was anbieten können. Einige Menschen, die sonst den Weihnachtsmarkt genutzt haben, und die Bürgerstiftung hat dort auch einen Stand. Wir geben an Menschen, mit denen wir ins Gespräch kommen, eine kleine Tüte mit Keksen weiter. Aber das Eigentliche ist tatsächlich das, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und wir merken, wie viel Verunsicherung es gibt angesichts der Situation, mit der wir leben. Wie viele Menschen wissen gar nicht genau, was passiert denn jetzt als nächstes? Und wenn dann die Frau in der Nachbarbude sagt, naja, ob wir nächste Woche dann noch hier stehen dürfen, vielleicht ist uns das ja gar nicht mehr erlaubt, dann spricht dieses Wort von der Verunsicherung. Oder wenn die Schüler sagen, naja, mal sehen, was jetzt weitergeht, ob wir denn Montag noch zur Schule gehen oder nicht. Oder wenn ein Vater sagt, ich bin jetzt seit, ich weiß nicht, so und so viele Wochen im Homeoffice. Allmählich würde ich gerne mal wieder zur Arbeit gehen. Man kann das verstehen. Denn eine fünfköpfige Familie zu bewältigen, während man selbst seiner Arbeit nachgehen sollte, ist auch nicht so ohne. Da gibt es manche Probleme und Verunsicherungen. Das ist Dunkelheit. Aber das ist ja gar nicht neu. Sondern das, was wir wahrnehmen heute in unserer Zeit, das fand sich doch auch in der Zeit, von der Prophet Jesaja spricht. 600 Jahre mehr als 600 Jahre vor der Zeitenwende. Israel. Der Prophet Jesaja war ein Prophet, der während der Regierungszeit von insgesamt 4 Königen seine Botschaften weitergegeben hat. Und es war eine Zeit der Dunkelheit in Israel. Es war eine Zeit, in der am Horizont das politische Geschehen sich zusammenballte wie Gewitterwolken. Die Menschen waren verunsichert. Und wenn man den ersten Teil des Buches Jesaja anguckt und dann den zweiten Teil des Buches Jesaja anguckt, dann merkt man, mit welchen politischen Umwälzungen die Menschen damals zu tun hatten, was das bedeutete an Angst und an Verunsicherung. Oh, denke ich, 2020 war auch ein Jahr großer politischer Verunsicherung, wenn man das nur mal so ein bisschen Revue passieren lässt. An wie vielen Stellen in dieser Welt Verunsicherung geschah. Ob wir in die Krisengebiete hineingucken, ob wir in den politischen Wettkampf in den USA hineingucken oder ob wir in die Situation in Hongkong uns angucken oder wo auch immer. Wie Menschen auf die Barrikaden gehen, weil sie nicht mehr zufrieden sind mit dem, was sie erleben, oder wie Menschen gefangen genommen werden. Dunkelheit in dieser Welt. Das war damals vor 2800 Jahren auch nicht anders. Oder nehmen wir die Zeit der Zeitenwende, die Zeit um die Geburt Jesu. Eine Zeit der Dunkelheit. Römische Herrschaft in Israel. Wie oft hat das Volk Israel das erlebt? Dass Fremdherrschaft das Leben bestimmte. Und wenn wir gerade an die Weihnachtsgeschichte denken, wir stehen in der Adventszeit, dann wird uns bewusst, dass auch ein Mann wie der König Herodes, ein Despot, der argwöhnisch darauf achtete, dass keiner ihm zu nahe kommt und ihm seinen Thron streitig macht. Wir wissen um den Kindermord, der in Bethlehem und Umgebung geschah. Alle Kinder unter 2 Jahren wurden getötet. Wisst ihr, dann ist man zu Hause und hat da so ein kleines Baby, was jetzt ein Vierteljahr alt ist, freut sich an seinem Lachen, lebt auch mit dem Weinen, merkt, was das heißt, wenn das Hunger hat. Dann kommt da einer und lässt alle Kinder umbringen. Dunkelheit, versteht ihr? Dunkelheit. Durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende zieht sich das wie ein roter Faden. Mancher von uns kann vielleicht im ganz persönlichen Leben das auch so bestätigen. Aber, und damit komme ich zu einem nächsten Stichwort, Licht. Aber da, wo Dunkelheit ist, da wird das Licht stärker wahrgenommen. Das war eine interessante Erfahrung, die wir als Familie gemacht haben, als wir vor 20 Jahren nach Hannstedt zogen, haben wir gebaut und wohnen seitdem am Rande des Ortes, nach Norden. Vor uns war eine Pferdewiese und ein Stück weiter weg, ein Stück Wald, noch ein bisschen weiter weg auf der Seite ist auch das kleine Gewerbegebiet von Hannstedt. Aber das stört eigentlich niemand. Die Straßenlampen, die waren immer hinter uns, wenn wir Richtung Norden guckten. Und wir haben manchmal in Sommernächten oder auch im Winter gestanden an der Rückseite unseres Hauses auf der Nordseite und haben uns den Himmel angeguckt. Haben gedacht, was ist das für eine faszinierende Welt, die sich da auftut. Einer meiner Söhne studiert jetzt Geographie und im Zuge seines Studiums musste er sich auch ganz viel auseinandersetzen mit dem Kosmos, musste sich mit dem Sternenhimmel auseinandersetzen Und wenn der neben mir steht, dann sagt er, du Papa, guck mal da, das ist das und das. Guck mal da, das ist das und das. Oh, denke ich, habe ich nie gewusst alles. Aber dann ist mir eingefallen, dass wir auch manchmal in Hamburg zum Himmel geguckt haben, als wir noch in Hamburg wohnten. Da siehst du kaum Sterne. Da siehst du kaum etwas von diesem glitzernden Firmament. Da siehst du kaum etwas von dem Strahlen dieser Sterne. Warum? Straßenbeleuchtung, Hochhäuser, wer weiß wie viel Licht. Wir können auch von Hand steht was davon sehen. Immer so als ein rötlicher Schimmer am Horizont. Dunkelheit lässt das Licht uns besser erkennen. Ich lese uns einen Bibeltext. Es ist ein Text aus dem Neuen Testament. Und zwar aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Ihr kennt ihn. Von Vers 8 an. In dieser Nacht bewachten draußen auf dem Feld einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel Gottes zu ihnen und Gottes Licht umleuchtete sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht, ich bringe euch die größte Freude für alle Menschen. Heute ist euch, für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr. Daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt und in einer Futterkrippe. Und auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Gott im Himmel gehört die Ehre, denn er hat Frieden auf die Erde gebracht für alle, die bereit sind, seinen Frieden anzunehmen. Nachdem die Engel sie verlassen hatten, beschlossen die Hirten, kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und wovon Gottes Engel gesprochen hat. Und sie machten sich auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe. Und als sie das Kind sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Und dann kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten und dankten Gott für das, was sie in dieser Nacht erlebt hatten. Alles war genau so, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Licht. Licht in der Dunkelheit. Ich habe eine Stirnlampe und ich bin dankbar dafür, dass man in der dunklen Jahreszeit mit einer Stirnlampe arbeiten kann. Dann sieht man wenigstens, wo das Beil aufs Holz trifft. Aber dann kam mein Sohn nach Hause mit seinem Hund. Dem gefiel mein Licht überhaupt nicht. Der fing an zu kläffen. Der zog an der Leine. Und Jan sagte, Papa, mach mal das Licht aus, bitte. Ja, okay. Der Hund war völlig irritiert. Im Dunkeln und dann nur so ein Licht da. Er wurde fast verrückt. Licht kann Angst machen oder Sicherheit geben. Genau davon wird hier erzählt. Plötzlich umleuchtet sie ein Licht und sie sind erschrocken, diese Männer, die Nacht für Nacht draußen ihre Zeit verbringen und ihre Wache schieben und auf ihre Herden aufpassen. Die Leute, die draußen unterwegs sind in der Dunkelheit, sind erschrocken von dem Licht, das kommt. Und dann hören sie diese Botschaft, die zu Weihnachten gehört. Euch ist ein Kind geboren. Diese Botschaft, die Gott verheißen hat und die Wirklichkeit geworden. Euch ist heute der Heiland geboren, Christus. Und ihr werdet das Kind finden. Und sie machen sich auf den Weg und das Licht der Verheißung, von dem sie vielleicht wussten und was vielleicht von der Dunkelheit ihres eigenen Lebens überlagert worden war längst, leuchtet mit einmal so auf, dass es von da an ihr Leben bestimmt. Sie kehren zurück zu ihrem Arbeitsplatz voller Freude, weil das, was sie gehört haben, zu dem passte, was sie gesehen haben. Und sie konnten anders unterwegs sein in ihrem Alltag. Licht. Ich bin wieder in unserer Zeit. Und dann steht man da auf dem Wochenmarkt mit seiner Maske und spricht mit den Leuten. Man kann ja kaum richtig was verstehen und sieht auch kaum richtig, wer da mit einem redet. Worüber reden die Leute? Naja, vielleicht klappt das ja mit dem Impfstoff, wer wohl zuerst geimpft wird. Ach, Licht, ne? Vielleicht ist das nächstes Jahr ja besser mit der Wirtschaft. Licht, Hoffnung, versteht ihr? Vielleicht wird das Leben ja irgendwann mal wieder normal. Menschen suchen nach Licht, ihr Lieben. Menschen suchen nach Licht. Warum? Weil sie die Dunkelheit, mit der sie zu tun haben, spüren. Und weil sie nicht weiter wissen. Mein Eindruck ist, dass Menschen fragen, was wird sich verändern, und hoffen darauf, dass Licht am Ende des Tunnels erscheint. Das ist natürlich eine Katastrophe, wenn der Lockdown dann vielleicht noch vor Weihnachten kommt, aber spätestens nach Weihnachten. Naja, ist sicher besser so. Aber man spürt, wie die Menschen hin und her gerissen sind. Geht mir gar nicht darum, unseren Alltag heute in den Fokus zu rücken. Nein, das, worüber wir reden, hat es zu allen Zeiten gegeben. Gucken wir hinein in die Berichte über die Zeitenwende, der Geburt Jesu. Gucken wir noch weiter zurück aus der Zeit des Propheten Jesaja. Immer und immer wieder, Menschen halten Ausschau. Und es war die Aufgabe der Propheten, etwas von diesem Licht, das Gott verheißen hat, in das Bewusstsein der Menschen zu stellen. Warum? Weil Gott ein Gott der Hoffnung ist. Gott kommt mit seinem Licht in die Dunkelheit dieser Welt. Er kommt hinein in die Fragen unseres Alltags, die wir nicht bewältigen. Er kommt hinein in die inneren Nöte des Lebens. Und er kommt auch hinein mit seinem Licht in die Dunkelheit einer Welt, die von Gottes Ferne geprägt ist. Ihr Lieben, das ist doch das, womit wir uns auseinandersetzen müssen. Ich habe manchmal gedacht, was sind wir als Christen privilegiert? Dass wir mit dieser Dunkelheit auch anders umgehen können, weil wir wissen, er ist das Licht. Er ist das Licht. Jesus Christus, Licht dieser Welt. Dieses Licht der Botschaft des Evangeliums, das wünsche ich mir, dass das immer und immer wieder neu in unsere Welt transportiert wird. Im Zuge meiner Mitarbeit in der Bürgerstiftung habe ich am Anfang der Adventszeit immer eine Aufgabe. Ich habe die Aufgabe, einige große Standbilder aus dem Keller des alten Küsterhauses zu holen und rund um die Kirche zu verteilen. Ich stelle ein paar große Bäume rum. Und dann werden diese Bilder dort aufgestellt. Was sind das für Bilder? Es sind Bilder, die die Weihnachtsgeschichte erzählen. Man macht solche Arbeit nicht alleine. Es gibt immer 3, 4 Leute, die dann auch mithelfen. Alles gut. Und jedes Jahr sagt irgendeiner, nun sagen Sie mal, was ist denn jetzt die richtige Reihenfolge? Muss ich mal lachen. Was ist denn die richtige Reihenfolge? Naja, es gibt 2 Bilder, auf denen die Krippenszene zu sehen ist. Es gibt mehrere Bilder, auf denen Schafe zu sehen sind. Es gibt auch Bilder, auf denen die Waisen zu sehen sind. Und es gibt Maria und Josef mit dem Esel. Es sind eigentlich nur 6 Bilder. Und ich bin immer nicht ganz sicher, ob die Leute nicht wissen, in welcher Reihenfolge die Bilder aufgestellt haben, oder ob sie einfach nur den Ex-Pastor testen wollen. Aber jedes Mal kommt diese Frage. Und ich habe in diesem Jahr entdeckt, irgendjemand hat sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Hinten auf der Rückseite stand 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich müsste mich doch nicht fragen, wenn ihr die schon alle nummeriert habt. Die Leute freuen sich, wenn wir diese Bilder aufstellen. Und wenn dann die Straßenbeleuchtung angeht, sind diese Bilder beleuchtet. Adventszeit. Menschen reagieren darauf. Licht in die Dunkelheit. Hoffnung. Diese uralte Geschichte, die doch so aktuell ist. Und mancher sagt, ich kann damit nichts anfangen. Und blendet sie doch nicht völlig aus. Denn Gott hat mit dem Kommen seines Sohnes in diese Welt Licht in diese Welt gegeben, das an mancher Stelle vielleicht unscheinbar und doch heller leuchtet als alles andere. Immer wieder. Ich bin bei dem dritten Stichwort, Hoffnung. Und ich möchte uns einen Text aus dem ersten Teil des Buches Jesaja dazu lesen, der euch ganz sicher auch vertraut ist. Jesaja 9. Es geht um Vers 1 und dann Vers 5 folgende. Aber ich beginne diesen Text zu lesen in Kapitel 8, Vers 23. Die Zeit der Finsternis und der Hoffnungslosigkeit wird einmal ein Ende haben. Früher hat Gott Schande gebracht über das Gebiet der Stämme Sebulon und Naphtali. In Zukunft aber bringt er diese Gebiete der Westseite des See Genezareth zu Ehren. Ebenso das Ostjordanland und das nördliche Galiläa, wo andere Völker wohnen. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überschäumende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israels damals aus der Gewalt der Midianiter errettet hast, so befreist du sie von den schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben wurden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn Wunderratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und seine Herrschaft wird weit ausdehnen und dauerhaften Frieden wird er bringen. Wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich, festigt und stützt es, denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Der Herr, der allmächtige Gott, sorgt dafür. Er verfolgt beharrlich sein Ziel. Wir reden über Hoffnung. Ihr Lieben, wir reden über Hoffnung. Wir reden darüber, dass das, was Gott in dieser Welt tut, Hoffnung und damit Licht in das Leben von Menschen stellt, die in der Dunkelheit leben. Und wisst ihr, es ist nicht belanglos, ob wir, die wir etwas wissen um dieses Licht unseres Gottes, davon etwas weitergeben zu den Menschen, die das nicht kennen. Da hinein weitergeben, wo Menschen in Einsamkeit stecken. Da hineingeben, wo Menschen in dunklen Löchern der Depression sitzen. Da weitergeben, wo Menschen in Krankheit konfrontiert sind und nicht mehr wissen, was werden wird. Da, wo die sozialen Fragen auftauchen und man sich fragt, wie soll es denn werden? Wir richten Hoffnung nicht einfach auf, weil wir sagen, wir müssen uns ja Mut machen, sondern weil wir sagen, Gott hat diese Welt nicht losgelassen. Und er hat sein Licht in Jesus Christus in diese Welt gegeben. Komme, was mag. Unser Gott lässt diese Welt nicht los. Und darum, so ist mein Eindruck, muss das, womit Jesaja 60 im Vers 1 beginnt, unser eigentlicher Antrieb sein. Dort steht: Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn erscheint über dir. Mache dich auf und werde Licht. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit, in der alles elektrisch geschaltet ist. Smart Home. Du kommst in die Küche und drückst irgendwo auf einen Schalter und der ist nicht mal mit dem Kabel, mit dem Licht verbunden und das Licht geht an. Du kannst das sogar von deinem Telefon aus, von außerhalb des Hauses machen. Das ist unsere Zeit. Aber das, was Gott gemacht hat, ist, dass er sein Licht in diese Welt gestellt hat. Und wir müssen einfach uns genau darauf einlassen. Genau darauf einlassen. Können wir das eigentlich? Konnten sich die Hirten vom Hirtenwäldern Bethlehem darauf einlassen? Die waren erschrocken. Das Licht des Engels ihnen begegnete. Und es brauchte seine Zeit. Aber sie haben sich darauf eingelassen. Und als der Engel wieder gegangen war, haben sie gesagt, jetzt machen wir uns auf den Weg. Ihr Lieben, ich habe in diesen Wochen es mehrfach erlebt, dass eine Nachricht, die mich auf dem Handy erreichte, mich innerlich aufgestellt hat. Eine Kollegin, die in Salzhausen als Pastorin tätig ist, hatte vor ein paar Tagen in ihren Status einen Text von Dietrich Bonhoeffer reingestellt. Und weil man manchmal mit Fragen umgeht, die man nicht einfach unter die Füße kriegt, habe ich diesen Text gelesen, als ich abends ins Bett ging und dachte, wieso steht dieser Text heute da drin? Und dann habe ich ihr eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, vielen Dank, Wiebke, für diese Erinnerung. Es hat mir geholfen heute. Mache dich auf und werde Licht. Wisst ihr, wenn wir nicht hingucken zu den Dingen, wenn wir das, was uns begegnet, nicht aufnehmen und annehmen, dann werden wir selbst in der Dunkelheit bleiben. Aber da, wo wir uns diesem Licht Gottes aussetzen, können, werden wir selbst zu solchen werden, die das Licht Gottes weitergeben, die das Licht des Advent weitergeben. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe. Gott segne euch dazu und er gebrauche euch dazu. Amen. Ich bete mit uns. Herr unser Gott, wer sind wir? Vielleicht auch Menschen, die in einem Loch sitzen, in Dunkelheit sitzen. Wir wissen um die Macht der Dinge, die von dem Widersacher kommen. Wir sehen, was in dieser Welt geschieht. Aber du hast dein Licht in diese Welt gebracht. Durch das Kommen unseres Heilandes Jesus Christus. Du hast dein Licht in diese Welt gebracht, damit unser Leben von diesem Licht erleuchtet wird und wir Lichtträger sein können in dieser Welt, in unsere Umgebung hinein. Wir bitten dich, öffne du unsere Herzen dafür immer wieder und gebrauche du uns. Sei du selbst unser Licht und halte du uns nah bei dir. Danke dafür. Dich preisen wir. Amen. Wir singen.